Sie hören Geliebter Roboter und zwei weitere Storys aus der Welt von morgen von Isaac Asimov, gelesen von Robert Seibert. Tony war groß, dunkel und stattlich, in jedem Zug seines unbewegten Gesichts ein Patrizier. Claire Belmont beobachtete ihn mit einer Mischung aus Entsetzen und Bestürzung durch den Türspalt. »Ich kann nicht, Larry. Ich kann ihn einfach nicht im Haus haben.« Fieberhaft suchte sie in ihrem gelähmten Gehirn nach einem stärkeren Ausdruck für ihre Abneigung, nach einem, der überzeugend klang und die Angelegenheit ein für allemal regelte. Aber ihr fiel nur eine simple Wiederholung ein. »Nun, ich kann nicht.« Larry Belmont betrachtete seine Frau missbilligend und in seinen Augen wurde Ungeduld erkennbar. Claires Unbehagen wuchs, denn sie sah ihre eigene Unzulänglichkeit darin gespiegelt. »Wir haben uns verpflichtet, Claire«, sagte er, »und ich kann es mir nicht leisten, dass du jetzt mit einem Rückzieher kommst. Die Firma schickt mich aufgrund dieser Vereinbarung nach Washington und wahrscheinlich bedeutet es eine Beförderung. Die Sache ist vollkommen sicher und ohne jede Gefahr, das weißt du. Was hast du für Einwände?« Sie hob ihre Hände in einer Geste der Hilflosigkeit. »Es läuft mir kalt über den Rücken, wenn ich ihn nur sehe. Ich könnte ihn nicht ertragen.« »Er ist so menschlich wie du und ich, beinahe jedenfalls. Also, mach keinen Unsinn. Komm, sei vernünftig.« Er legte einen Arm um ihre Mitte und zog sie mit sich. Und sie fand sich in ihrem eigenen Wohnzimmer. Das Ding war da und sah sie mit starrer Höflichkeit an, als taxierte es die Frau, die in den nächsten 3 Wochen seine Herrin sein sollte. Auch Dr. Susan Calvin war da und saß steif, dünnlippig und wie in abstrakte Überlegungen versunken auf einem Stuhl. Sie hatte den kalten, abwesenden Blick eines Menschen, der so lange mit Maschinen gearbeitet hat, dass ihm ein wenig von ihrem Stahl ins Blut übergegangen ist. »Hello«, sagte Claire mit schwächlicher Stimme. Aber Larry rettete die Situation mit gespielter Herzlichkeit. »Hier, Claire, ich möchte, dass du Tony kennenlernst. Einen großartigen Burschen. Dies ist meine Frau Claire, Tony, alter Junge.« Er legte Tony freundschaftlich die Hand auf die Schulter. Tony ließ die Anbiederung mit ausdrucksloser Miene über sich ergehen. »Guten Tag, Miss Belmont«, sagte er. Claire zuckte beim Klang seiner Stimme zusammen. Sie war tief und samtig, glatt wie die Haare auf seinem Kopf und die Haut seines Gesichts. »Oh, Sie können sprechen«, stammelte sie. »Warum sollte ich es nicht können? Hatten Sie etwas anderes erwartet?« Aber Claire konnte nur gequält lächeln. Sie wusste nicht, was sie eigentlich erwartet hatte. Sie blickte weg. Dann beobachtete sie ihn verstohlen aus den Augenwinkeln. Sein Haar war glatt und schwarz, wie poliertes Plastikmaterial. Oder bestand es wirklich aus einzelnen Haaren? Und setzte sich die glatte, olivfarbene Haut seiner Hände und seines Gesichts unter seiner korrekten Kleidung fort? Sie verlor sich in verwirrten Spekulationen und musste ihre Gedanken zur Konzentration zwingen, als sie sich von Dr. Susan Calvins kühler, emotionsloser Stimme angesprochen fühlte. »Mrs. Belmont, ich hoffe, Sie anerkennen die Wichtigkeit dieses Experiments. Ihr Mann hat mir gesagt, dass er sich schon in den Grundzügen mit unserem Vorhaben vertraut gemacht hat. Als Chefpsychologin der Herstellerfirma möchte ich Ihnen noch etwas über die Anwendungsmöglichkeiten und die technischen Voraussetzungen sagen. Tony ist ein Roboter. Seine Serienbezeichnung ist TN3, aber er wird auf Tony antworten. Er ist weder ein mechanisches Monstrum noch eine einfache Datenverarbeitungsmaschine mit Zusatzgeräten, wie man sie vor 50 Jahren um die Mitte des 20. Jahrhunderts zu bauen begann. Er verfügt über ein künstliches Gehirn, das annähernd so kompliziert ist wie unser eigenes. Es besteht aus verschiedenen Magnetspeichern, etwa mit der Schalttafel eines Fernsprechamts vergleichbar, aber auf kleinste Dimensionen miniaturisiert. So können Milliarden verschiedener Denkvorgänge und Handlungsabläufe vorprogrammiert in den Raumabmessungen eines normalen menschlichen Schädels gespeichert werden. Solche Gehirne, wie ich diese Speichersysteme vereinfachend nennen möchte, werden für jeden Typ eigens konzipiert und programmiert. Jeder Roboter kann sich akustisch mit der Umwelt verständigen und ist mit allen Fähigkeiten ausgestattet, die für die Ausführung seiner Arbeit nötig sind. Bisher hatten wir unser Herstellungsprogramm auf industrielle Typen beschränkt, die überall dort eingesetzt werden, wo menschliche Arbeitskräfte nicht oder nur unter schwierigen Bedingungen verwendbar sind. In tiefen Bergwerken zum Beispiel oder unter Wasser. Aber wir wollen nun auch die Städte und Haushalte erobern. Dazu ist es nötig, dass die Leute diese Roboter ohne Angst zu akzeptieren und zu benutzen lernen. Es ist wirklich nichts zu befürchten. Sie hat recht, Claire, bekräftigte Larry. Ich gebe dir mein Wort darauf, es ist ihm unmöglich, Schaden anzurichten oder etwas Böses zu tun. Du weißt, dass ich ihn sonst nicht bei dir lassen würde. Claire warf Tony einen furchtsamen Blick zu und sagte leise, »Und was ist, wenn ich ihn wütend mache?« »Sie brauchen nicht zu flüstern«, sagte Dr. Calvin ruhig. »Er kann nicht wütend oder ärgerlich werden. Solche Reaktionen sind in seinem Programm nicht enthalten. Unser wichtigster Grundsatz lautet, kein Roboter kann einem Menschen Schaden zufügen oder durch Untätigkeit zulassen, dass einem Menschen Schaden zugefügt wird. Alle Roboter für den zivilen Gebrauch sind nach diesem Prinzip konstruiert.« Sie können auf keine Weise gezwungen werden, einem Menschen zu schaden. Tonys Aufenthalt bei Ihnen ist ein Experiment, das uns Aufschluss über seine Fähigkeiten im längeren praktischen Einsatz geben soll. In der Zwischenzeit wird er mal nach Washington fahren und die gesetzlich vorgeschriebenen Tests vor einer Regierungskommission vorbereiten. Sie meinen, dieses Experiment hier ist ungesetzlich? Larry räusperte sich. Es ist vorläufig noch nicht sanktioniert, aber es geht in Ordnung. Er wird das Haus nicht verlassen und du solltest ihn nicht herumzeigen, das ist alles. Und, Claire, ich würde gern bei dir bleiben. Aber ich weiß zu viel über Roboter. Wir brauchen eine völlig unerfahrene Testperson, damit das Experiment unter möglichst praxisnahen Bedingungen abläuft. Das ist wichtig. Also gut, murmelte Claire. Aber was macht er eigentlich? Hausarbeit, sagte Dr. Calvin lakonisch. Sie stand auf und Larry begleitete sie zur Tür. Claire blieb verwirrt zurück. Sie sah sich selbst im Spiegel über dem Kaminsims und blickte hastig auf die Seite. Sie war ihres kleinen Mausgesichts und ihrer strähnigen, glanzlosen Haare seit langem überdrüssig. Dann merkte sie, dass Tonys Augen auf sie gerichtet waren und lächelte beinahe, bevor es ihr wieder einfiel. Er war ja nur eine Maschine. Larry Belmont war auf dem Weg zum Flughafen, als er für einen Augenblick Gladys Claffern erspähte. Sie war eine Frau, die dazu gemacht schien, dass man sie bewunderte. Perfekt gebaut, sorgfältig und stets passend gekleidet. Ihre Erscheinung war so glänzend, dass man nicht wagte, sie anzustarren. Larry verlangsamte seinen Schritt, berührte seinen Hut und eilte weiter. Wie immer fühlte er einen unbestimmten Ärger. Wenn es Claire gelingen würde, in die Claffern-Clique aufgenommen zu werden, wäre sein gesellschaftlicher und damit auch sein beruflicher Aufstieg so gut wie gesichert. Aber was nützten solche Überlegungen? Von Claire war nichts zu erhoffen. Die wenigen Male, wo sie mit Gladys zusammengekommen war, hatte sie durch ihre Ungeschicklichkeit und Befangenheit jede Chance verpatzt. Er machte sich keine Illusionen. Das Experiment mit Tony war eine großartige Gelegenheit, aber etwas daraus zu machen, lag ganz in Claires Händen. Wenn sie mehr wie Gladys Claffern wäre, brauchte er sich keine Sorgen zu machen. Claire erwachte am zweiten Morgen von einem leisen Klopfen an ihrer Schlafzimmertür. Sie begann zu zittern. Am ersten Tag hatte sie Tony gemieden. Wenn sie ihm im Haus begegnet war, hatte sie sich mit einem dünnen, irgendwie entschuldigenden Lächeln an ihm vorbeigedrückt und war in einen anderen Raum geflohen. »Es sind Sie es, Tony.« »Ja, Mrs. Belmont. Darf ich eintreten?« Sie musste ja gesagt haben, denn plötzlich war er im Raum, fast geräuschlos. Er trug ein Tablett. »Frühstück?« fragte sie mit stockender Stimme. »Wenn es Ihnen recht ist.« Sie wagte nicht abzulehnen, also richtete sie sich auf und nahm ihm das Tablett ab. Kaffee, Toast mit Butter, ein weiches Ei. Alles war sauber angerichtet und sah appetitlich aus. »Ich habe den Zucker extra gebracht«, sagte Tony. »Mit der Zeit werde ich lernen, wie Sie Ihr Frühstück am liebsten haben.« Sie wartete. Tony stand dienstbereit neben ihrem Bett. Nach einem Moment fragte er, »Ziehen Sie es vor, allein zu frühstücken?« »Ja. Ich meine, wenn es Ihnen nichts ausmacht.« »Soll ich Ihnen später beim Ankleiden helfen?« »Oh, nein. Sie ließ das Tablett los und umklammerte verzweifelt den Rand der Bettdecke, dass die Kaffeekanne sich bedrohlich neigte. Steif und unbeweglich blieb sie so sitzen, bis die Tür hinter ihm zufiel. Dann sank sie hilflos in ihr Kissen zurück. Irgendwie gelang es ihr, das Frühstück hinunterzuzwingen. »Er ist nur eine Maschine«, sagte sie sich. »Aber wenn man es wenigstens deutlicher sehen könnte, dann wäre es nicht so beängstigend. Oder wenn sich sein Gesichtsausdruck verändern würde. Aber er blieb immer gleich.« Man wusste nicht, was hinter diesen dunklen Augen und der olivfarbenen, hautähnlichen Oberfläche vorging. Sie trank ihre Tasse leer, stellte sie zurück und erschrak über den leisen Kastagnettenklang beim Aufsetzen. Dann merkte sie, dass sie den Kaffee ohne Zucker und ohne Milch getrunken hatte, und dabei konnte sie schwarzen Kaffee nicht ausstehen. Nachdem sie sich angekleidet hatte, ging sie schnurstracks in die Küche. Schließlich war es ihr Haus, und sie hielt auf Sauberkeit, gerade in der Küche. Er hätte warten können, dass sie die Bereitung des Frühstücks überwachte. Aber als sie die Küche betrat, fand sie alles so makellos sauber, als wäre die Einrichtung gerade erst von der Fabrik geliefert worden. Sie blieb stehen, starrte umher, machte kehrt und wäre beinahe mit Toni zusammengeprallt. Mit einem Aufschrei fuhr sie zurück. »Kann ich Ihnen helfen?«, fragte er. »Toni«, sie überwand ihre Panik und fasste sich ein Herz. »Toni, Sie müssen irgendein Geräusch machen, wenn Sie sich bewegen. Ich ertrage es nicht, dass Sie so hinter mir herumschleichen. Haben Sie das Frühstück nicht in der Küche zubereitet?« »Doch, Mrs. Belmont.« »Es sieht nicht danach aus. Ich habe danach sauber gemacht. Ist das nicht üblich?« Claires Augen weiteten sich. Was sollte sie dazu sagen? Sie öffnete die Schiebetür unter der Anrichte, wo sie ihre Töpfe und Pfannen verwahrte, warf einen kurzen Blick auf das metallische Schimmern im Innern und sagte mit einem Zittern in der Stimme, »Sehr gut, ich bin zufrieden.« Wenn er in diesem Augenblick gestrahlt oder wenigstens gelächelt hätte, wäre es ihr vielleicht möglich gewesen, sich für ihn zu erwärmen, aber er blieb unbewegt wie ein englischer Butler. »Danke, Mrs. Belmont. Darf ich Ihnen jetzt das Wohnzimmer zeigen?« Sie folgte ihm, und es fiel ihr schon beim ersten Blick auf. »Haben Sie die Möbel poliert?« »Ja.« »Ist es zufriedenstellend, Mrs. Belmont?« »Aber wann? Gestern haben Sie es nicht getan.« »In der Nacht natürlich.« »Sie haben die ganze Nacht das Licht gebrannt?« »Oh nein, das war nicht notwendig. Ich habe eine eingebaute ultraviolette Lichtquelle. Und natürlich brauche ich auch keinen Schlaf.« Auf Bewunderung schien er immerhin Wert zu legen. Das erkannte sie jetzt. Er wollte wissen, was ihr gefiel. Aber sie brachte es nicht über sich, ihm diesen Gefallen zu tun. So sagte sie etwas säuerlich, »Sie und Ihresgleichen werden die gewöhnlichen Putzfrauen und Dienstmädchen arbeitslos machen.« »Es gibt viel wichtigere Arbeiten, die man ihnen geben kann, sobald sie einmal von dieser Plackerei befreit sind. Schließlich kann man Maschinen wie mich herstellen, Mrs. Belmont. Aber nichts kann die schöpferische Fähigkeit und die Vielseitigkeit eines menschlichen Gehirns ersetzen, wie Sie es haben.« Obwohl sein Gesicht keine Regung zu erkennen gab, klang seine Stimme so ehrfürchtig und bewundernd, dass Claire errötete und murmelte, »Mein Gehirn, Sie können das haben.« Toni näherte sich ihr ein wenig. »Sie müssen unglücklich sein, dass Sie so etwas sagen. Kann ich Ihnen auf irgendeine Weise helfen?« Einen Augenblick lang war Claire zum Lachen zumute. Die Situation war lächerlich. Da lieferte die Fabrik einen maschinellen Teppichkehrer, Tellerwäscher, Möbelpolierer und Haushaltsgehilfen, und er bot ihr seine Dienste als Tröster und Vertrauter an. Trotzdem ließ sie sich von ihrer Stimmung mitreißen, und es brach aus ihr hervor, »Mr. Belmont glaubt, ich habe kein Gehirn. Und vielleicht hat er sogar recht.« Sie fühlte sich den Tränen nahe, aber sie konnte in seiner Gegenwart nicht weinen. »Es ist erst in letzter Zeit so«, fügte sie hinzu. »Als er noch jung und ein unbedeutender Angestellter war, war alles in Ordnung. Aber ich kann nicht die Frau eines großen Mannes sein, und er wird ein großer Mann werden. Er ist ehrgeizig. Er möchte, dass ich eine gewandte Gastgeberin werde und ihm helfe, Eingang in die bessere Gesellschaft zu finden. Er möchte, dass ich wie Gladys kläffern werde. Ihre Nase rötete sich und sie blickte weg. Aber Tony beobachtete sie nicht. Seine Augen musterten den Raum. »Ich kann Ihnen helfen, den Haushalt zu führen.« »Aber das nützt ja nichts«, wimmerte sie. »Das Haus braucht einen gewissen Pfiff, den ich ihm nicht geben kann. Ich kann es nur gemütlich machen. Ich kann es nie so machen, wie man es in den feinen Zeitschriften wie Haus und Garten abgebildet sieht.« »Wollen Sie denn so etwas?« »Wollen schon. Aber ich habe dafür nicht die richtige Hand.« Tony blickte sie voll an. »Ich könnte helfen. Wissen Sie denn etwas über Innendekoration?« »Ist das etwas, das ein guter Haushälter wissen sollte?« »Oh ja.« »Dann habe ich die Fähigkeit, es zu lernen. Können Sie mir Bücher über das Thema besorgen?« Das war der Anfang. Claire ging zur Bibliothek und schaffte zwei dicke Bände über Innendekoration und schöneres Wohnen herbei. Sie beobachtete Tony, als er einen der Bände öffnete und darin blätterte. Es war das erste Mal, dass sie seine Finger bei einer so feinen Arbeit sah. »Ich begreife nicht, wie Sie so etwas machen«, dachte sie. Dann griff sie impulsiv nach seiner Hand und betrachtete sie. Tony ließ es geschehen. »Das ist wirklich großartig«, sagte sie. »Sogar Ihre Fingernägel sehen natürlich aus.« »Die Haut besteht aus flexiblem Plastikmaterial. Der Skelettrahmen aus einer Leichtmetalllegierung. Finden Sie es amüsant?« »Nein, gewiss nicht.« Sie ließ seine Hand fahren und errötete. »Es macht mich nur verlegen, so in Ihrem Inneren herumzustochern. Es geht mich schließlich nichts an. Sie fragen mich ja auch nicht, wie ich zusammengesetzt bin.« »Für solche Art Neugier ist mein Gehirn nicht eingerichtet. Ich kann nur innerhalb vorgeschriebener Grenzen operieren, müssen Sie wissen.« In der darauffolgenden Stille fühlte Claire etwas wie einen Knoten in der Kehle. Warum vergaß sie immer wieder, dass er eine Maschine war? Das Ding musste sie selbst daran erinnern. Hungerte sie so nach Sympathie, dass sie sogar einen Roboter als gleichwertig ansah, weil er ihr mit Sympathie und Geduld begegnete? Sie sah, dass Tony immer noch wie hilflos die Seiten des Buches umblätterte, und plötzlich verspürte sie ein beglückendes Gefühl von Erleichterung und Überlegenheit. »Sie können nicht lesen, nicht wahr?« Tony blickte auf. Seine Stimme war ruhig und ohne einen Vorwurf. »Ich lese, Mrs. Belmont.« »Aber...« Sie deutete verwirrt auf das Buch. »Ich taste die Zeilen ab, wenn Sie das meinen. Mein Lesen ist ein fotografischer Prozess.« Es wurde Abend, und als Claire zu Bett ging, war Tony bereits in der Mitte des zweiten Bandes angelangt. Ihr letzter Gedanke vor dem Einschlafen war seltsam. Sie erinnerte sich wieder an seine Hand und wie sie sich angefühlt hatte. Sie war warm und weich gewesen, wie die eines Menschen. »Wie klug von der Fabrik«, dachte sie, und ließ sich vom Schlaf entführen. In den folgenden Tagen wurde sie zu einer eifrigen Benutzerin der Leihbibliothek. Tony schlug ihr die Wissensgebiete vor, die sich sehr schnell verzweigten. Sie brachte ihm Bücher über Farbzusammenstellungen, Kosmetik, Mode, Teppiche, Kunstgeschichte und Raumgestaltung. Er las mit erstaunlicher Geschwindigkeit und er schien nichts zu vergessen. Bevor die erste Woche zu Ende gegangen war, hatte er ihr eigenhändig die Haare geschnitten und zu einer neuen Frisur geformt, sie zur Verwendung eines neuen Make-up und einer anderen Lippenstiftfarbe überredet und sie davon überzeugt, dass es unvorteilhaft war, wenn sie sich die Augenbrauen rasierte. »Es lässt sich noch mehr tun«, sagte Tony am Ende seiner Verschönerungsbemühungen, »besonders was die Kleidung angeht. Aber für den Anfang ist es schon ganz ordentlich. Wie finden Sie es?« Claire, die über eine Stunde unter den sanften Berührungen seiner nichtmenschlichen Finger geschwitzt hatte, blickte in den Spiegel und sah sich sprachlos einer Erscheinung gegenüber, an deren Schönheit sie sich erst gewöhnen musste. Dann sagte sie stockend, ohne die Augen von ihrem faszinierenden Spiegelbild abzuwenden, »Ja, Tony, sehr gut, für den Anfang.« In ihren Briefen an Larry schrieb sie nichts davon. Sie wollte ihn überraschen. Und es war nicht nur sein Erstaunen, auf das sie sich freute. Es sollte eine Art Rache sein. Am folgenden Morgen sagte Tony, »Es wird Zeit, mit den Einkäufen anzufangen, und ich darf das Haus nicht verlassen. Wenn ich genau aufschreibe, was wir haben müssen, Mrs. Belmont, kann ich dann darauf vertrauen, dass Sie es besorgen. Wir brauchen Vorhänge, Tapeten, Möbelbezugsstoffe, Auslegeteppiche, Farben, Kleider und eine Menge anderer Dinge. »Die Sachen lassen sich nicht auf einen Streich anschaffen«, sagte Claire zweifelnd. »Ganz gewiss. Wenn Sie sich Zeit nehmen, die Stadt abzusuchen und genug Geld zur Verfügung haben. Aber Tony, gerade das ist ein Hindernis.« »Durchaus nicht, Mrs. Belmont. Gehen Sie zuerst zu meiner Firma. Ich werde Ihnen eine Notiz mitgeben. Sie gehen damit zu Dr. Calvin und erklären ihr, dass ich gesagt habe, es gehöre zum Experiment.« Diesmal fürchtete sie sich nicht vor Dr. Calvin. Mit ihrem neuen Gesicht und der neuen Frisur konnte sie selbstbewusster auftreten als die alte Claire. Die Psychologin hörte aufmerksam zu, stellte ein paar Fragen, nickte, und dann ging Claire mit einem stattlichen Scheck bewaffnet hinaus. Es ist wunderbar, was Geld bewirken kann, und Claire kostete es aus. Einmal, als ein distinguierter Mann in einem der vornehmsten Modesalons ihre Beschreibung der benötigten Kleidungsstücke mit geringschätzigem Naserümpfen und überlegen herablassenden Gegenvorschlägen quittiert hatte, rief sie Tony an, sprach mit ihm und hielt dem Monsieur, der seine Erklärungen mit einem unechten französischen Akzent unterlegt hatte, den Hörer hin. »Wenn es Ihnen nichts ausmacht«, sagte sie mit fester Stimme, »hätte ich es gern, dass Sie mit meinem Sekretär sprechen würden.« Der Mann schritt gravitätisch und mit einem hinter dem Rücken angewinkelten Arm zum Telefon, nahm den Hörer mit zwei Fingern und sagte spitz »Ja?« Es folgte eine kurze Pause. »Ein weiteres?« »Ja?« Dann eine wesentlich längere Pause, ein kläglicher Anlauf zu einer Einwendung, der im Keim erstickt wurde, eine neue Pause, ein sehr schwaches »Ja?« und der Hörer wurde aufgelegt. »Wenn Madame mir folgen möchten«, sagte er verletzt und gedemütigt, »werde ich versuchen, ihren Wünschen zu entsprechen.« »Eine Sekunde.« Claire lief zum Telefon zurück und wählte noch einmal. »Hallo, Tony. Ich weiß nicht, was Sie gesagt haben, aber es hat gewirkt. Danke. Sie sind ein...« Sie rang nach dem richtigen Wort, gab auf und endete mit einem quiekenden »ein lieber Kerl.« Als sie sich vom Telefon abwandte, sah sie sich plötzlich Gladys Claffern gegenüber. Einer etwas amüsierten und leicht verblüfften Gladys Claffern, die sie mit schräg geneigtem Kopf ansah. »Mrs. Belmont?« Claires mühsam aufgebautes Selbstbewusstsein zerbröckelte. Sie konnte nur noch nicken, stumm wie eine Marionette. Gladys Claffern lächelte ironisch. »Ich wusste nicht, dass Sie auch hier einkaufen.« Es klang, als hätte der Modesalon durch diese Tatsache in ihren Augen jeglichen Stil und alle Exklusivität eingebüßt. »Gewöhnlich tue ich es nicht«, sagte Claire demütig. »Und haben Sie nicht doch etwas mit Ihren Haaren gemacht?« »Die Frisur ist wirklich apart. Übrigens, ich hoffe, Sie werden es mir verzeihen, aber heißt Ihr Mann nicht mit Vornamen Lawrence? Ich glaubte mich zu erinnern, dass er Lawrence heißt.« Claire presste die Kiefer aufeinander, aber sie musste es erklären. Es ging nicht anders. »Tony ist ein Freund meines Mannes. Er hat mir in einigen Dingen geholfen.« »Ich verstehe. Ein sehr lieber Freund, wie mir scheint.« Sie gingen lächelnd weiter. Es machte Claire nichts mehr aus, dass sie sich an Tony wandte, wenn sie Trost und Zuspruch brauchte. 10 Tage hatten sie von ihrem Widerwillen geheilt, und nun konnte sie vor ihm sogar weinen, weinen und wüten. »Ich war eine Idiotin«, zürnte sie und zerrte an ihrem durchnässten Taschentuch. »So etwas tut sie mir an. Ich weiß nicht, warum. Sie tut es einfach, weil es ihr Spaß macht. Ich hätte sie treten sollen. Ich hätte sie niederschlagen und auf ihr herumtrampeln sollen.« »Können Sie ein menschliches Wesen so hassen?« fragte Tony erstaunt und sanft. »Dieser Teil des menschlichen Denkens ist mir verschlossen.« »Ach, es ist nicht Sie«, stöhnte Claire. »Es ist meine eigene Dummheit, glaube ich. Sie ist alles, was ich sein möchte, jedenfalls äußerlich. Aber das kann ich nicht.« »Sie können auch so sein, Mrs. Belmont«, sagte Tony. »Wir haben noch 10 Tage Zeit, und in 10 Tagen wird dieses Haus wie verwandelt sein. Hatten wir das nicht so geplant?« »Aber wie soll mir das helfen? Bei ihr?« »Laden Sie sie ein?« Laden Sie Ihre Freunde ein. Tun Sie es an dem Abend, bevor ich gehe. Es wird eine Art Einweihungsparty sein. Sie wird nicht kommen. Doch, sie wird. Sie wird kommen, um zu lachen. Aber sie wird nicht lachen können. Glauben Sie das wirklich? Ach, Donny, meinen Sie denn, dass uns das gelingen wird? Sie nahm seine Hände in die ihren. Aber was soll es nützen? Ich bin es ja nicht, die das alles gemacht hat. Sie sind es. Ich kann mich nicht mit fremden Federn schmücken. Mrs. Bellman, sagte Tony leise, was Sie und alle anderen in Gladys Cleffern sehen, ist ja auch nicht einfach Gladys Cleffern. Es ist nur das Geld und die gesellschaftliche Stellung, die sie sich damit gekauft hat. Ihr macht das nichts aus. Sie empfindet es nicht als Hindernis. Warum sollten Sie? Und sehen Sie es auch einmal so. Ich bin gemacht worden, um zu gehorchen. Aber das Ausmaß meines Gehorsams kann ich selbst bestimmen. Ich kann Befehle schlampig oder ordentlich ausführen. Für Sie mache ich es ordentlich, weil Sie ein Mensch von der Art sind, für die mich meine Erbauer erdacht haben. Sie sind nett, freundlich und bescheiden. Mrs. Cleffern ist es nach Ihrer Beschreibung nicht. Und ihr würde ich nicht so gehorchen wie ihn. So sind es doch Sie, Mrs. Belmont, die das alles erreichen, und nicht ich. Er zog seine Hände zurück, und Claire sah in sein ausdrucksloses Gesicht. Plötzlich fürchtete sie sich wieder, aber auf eine ganz neue Weise. Sie schluckte nervös und starrte auf ihre Hände, die noch den Druck seiner Finger fühlten. Das hatte sie nicht erwartet. Seine Finger hatten ihre Hände fast zärtlich gedrückt, bevor sie sich zurückgezogen hatten. Sie rannte ins Badezimmer und wusch und schrubbte ihre Hände in einer sinnlosen Panik. Am nächsten Tag begegnete sie ihm ein wenig scheu. Sie beobachtete ihn verstohlen und wartete, aber für eine Weile geschah nichts. Tony arbeitete. Man merkte ihm nicht an, ob ihm das Ankleben von Tapeten oder das Streichen schnell trocknender Farben Schwierigkeiten machte. Seine Hände arbeiteten sicher und sorgfältig. Jede seiner Bewegungen war sinnvoll und überlegt. Er arbeitete die ganze Nacht. Sie hörte fast nichts. Und der Morgen war ein neues Abenteuer. Staunend wie eine Fremde ging sie durch ihre eigenen Räume. Einmal versuchte sie zu helfen, aber ihre Ungeschicklichkeit machte dem bald ein Ende. Tony war im Nebenraum und sie wollte ein Bild aufhängen. Die Stelle war von Tonys mathematischen Augen ausgewählt. Das kleine Bleistiftkreuz markierte sie. Sie holte die Trittleiter und stieg mit Hammer und Nagel bewaffnet hinauf. Aber sie war nervös oder die Leiter stand nicht sicher genug. Sie fühlte sie unter sich kippen und schrie um Hilfe. Die Leiter fiel ohne sie, denn Tony war mit einer Schnelligkeit bei ihr, die etwas Übermenschliches hatte. Seine ruhigen, dunklen Augen blickten wie immer und seine warme Stimme fragte, »Haben Sie sich wehgetan, Mrs. Belmont?« Sie bemerkte, dass sie im Fallen sein Haar in Unordnung gebracht hatte, denn zum ersten Mal sah sie nun, dass es aus verschiedenen Strähnen bestand, aus feinen, schwarzen Haaren. Und dann wurde sie sich plötzlich seiner Arme bewusst, die sie warm und sicher unter den Knien und um die Schulter gefasst hatten. Sie stieß sich mit einem Schrei von ihm ab und rannte hinaus. Den Rest des Tages verbrachte sie in ihrem Schlafzimmer. Und am Abend stellte sie einen Stuhl mit der Lehne unter die Türklinke. Sie hatte Einladungen verschickt. Und sie wurden angenommen, wie Tony prophezeit hatte. Claire brauchte nur noch auf den letzten Abend zu warten. Er kam nur zu bald. Das Haus war kaum noch als ihr eigenes zu erkennen. Sie ging ein letztes Mal prüfend durch die Räume und jedes Zimmer war wie verwandelt. Sie selbst trug Kleider, von denen sie früher nie geträumt hätte. Und sie fühlte, dass sie mit ihnen Stolz und Selbstvertrauen angezogen hatte. Vor dem Spiegel übte sie einen höflichen Blick verächtlichen Amüsements und aus dem Spiegel höhnte ihr Ebenbild meisterhaft zurück. »Was wird Larry sagen?« dachte sie flüchtig. Irgendwie war es ihr nicht sehr wichtig. Die schönen, erregenden Tage kamen nicht mit ihm, sie gingen mit Tony. Es war merkwürdig. Aber sie konnte nicht mehr verstehen, warum sie sich vor 3 Wochen so gegen das Experiment gesträubt hatte. Die Wanduhr schlug 8-mal und sie wandte sich an Tony. »Sie werden bald hier sein, Tony. Gehen Sie lieber in den Keller. Wir dürfen nicht zulassen. Sie brach ab, starrte ihn verwirrt an und sagte schwach: Tony. Dann noch einmal und etwas stärker: Tony. Und zuletzt beinahe schreiend: Tony. Aber er hatte jetzt seine Arme um sie gelegt und sein Gesicht war dem ihre nahe. Er hielt sie fest und seine Stimme drang wie durch einen Nebel an ihr Ohr. Mrs. Belmont, sagte er leise, es gibt viele Dinge, für deren Verständnis mein Gehirn nicht eingerichtet ist, und dies muss dazugehören. Morgen werde ich ihr Haus verlassen, und ich will es nicht. Ich finde, dass mehr in mir ist als nur der Wunsch, ihnen zu dienen. Ist es nicht seltsam? Sein Gesicht war nahe vor ihr, aber sie fühlte keinen Atem, denn Maschinen atmen nicht. Bevor sie antworten konnte, schrillte die Türglocke. In plötzlicher Panik suchte sie sich zu befreien. Dann war er fort und die Glocke schrillte wieder, dringend. Sie sah, dass die Fenstervorhänge zurückgezogen waren. Vor einer halben Stunde waren sie noch geschlossen gewesen, das wusste sie. Die Besucher mussten es also gesehen haben. Sie mussten alles gesehen haben. Sie kamen in einem ganzen Rudel, höfliche Worte auf den Lippen und ein falsches Lächeln in den Gesichtern. Ihre scharfen, bohrenden Blicke schossen hierhin und dorthin. Sie hatten es gesehen. Warum sonst, fragte Gladys so scheinheilig freundlich nach Larry. Und Claire erwehrte sich aller Fragen mit unbekümmertem Trotz. »Ja, Larry ist fort. Er wird morgen zurückkommen, nehme ich an. Nein, ich habe mich hier nicht einsam gefühlt, kein bisschen. Ich hatte eine schöne Zeit.« Und sie lachte ihnen in die Gesichter. »Warum nicht? Was konnten sie schon tun?« Wenn sie Larry hinten herum zusteckten, was sie gesehen zu haben glaubten, würde er die Wahrheit wissen und über die hämischen Verdächtigungen lachen. Aber den Besuchern war nicht zum Lachen. Claire sah es an der Wut in Gladys Cleffords Augen, im falschen Ton ihrer Worte und schließlich in ihrem Wunsch, sich möglichst bald wieder zu verabschieden. Und als die Meute ging, fing Claire ein missgünstiges Flüstern auf. Noch nie gesehen, so hübsch und stattlich. Und auf einmal wusste sie, was sie in die Lage versetzt hatte, die anderen so überlegen abzufertigen. Mochten sie auch hübscher und reicher und glänzender sein als Claire Belmont. Keiner von ihnen, nicht eine einzige, konnte einen so gut aussehenden Liebhaber vorweisen. Und dann erinnerte sie sich wieder einmal, dass Tony eine Maschine war, und eine Gänsehaut überlief ihren Körper. Sie floh in ihr Schlafzimmer und weinte die halbe Nacht. Am nächsten Morgen, als es dämmerte und die Straßen noch leer waren, fuhr ein Wagen vor und holte Tony ab. Lawrence Belmont kam an Dr. Calvins Büro vorbei, blieb stehen, besann sich einen Moment und klopfte. Der Mathematiker Peter Bogart war bei ihr, aber das störte ihn nicht. »Meine Frau sagt, dass die Firma für alles bezahlt hat, was in meinem Haus renoviert worden ist.« »Ja«, antwortete Dr. Calvin, »wir haben die Ausgaben als wichtigen und notwendigen Teil des Experiments den Entwicklungskosten zugeschlagen. In Ihrer neuen Position als stellvertretender Verkaufsleiter haben Sie vermehrte Repräsentationspflichten, so dass die Neueinrichtung Ihres Hauses auch unter diesem Gesichtspunkt im Interesse der Firma liegt.« »Das ist es nicht, worüber ich mir Gedanken mache. Da die Regierung die Tests genehmigt hat, werden wir uns im nächsten Jahr ein eigenes TN-Modell anschaffen können.« Er wandte sich zögernd zum Gehen, blieb dann stehen. »Nun, Mr. Belmont«, fragte Dr. Calvin nach einer Weile. »Ich frage mich«, begann Larry, »ich frage mich, was eigentlich passiert ist. Meine Frau, ich meine, sie scheint so verändert. Es ist nicht nur ihr Aussehen, offen gestanden, ich bin verblüfft.« Er lachte nervös. »Es ist etwas mit ihr selbst. Sie ist gar nicht mehr meine Frau. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll.« »Warum auch? Sind Sie mit der Veränderung nicht zufrieden?« »Im Gegenteil. Aber es ist auch ein bisschen beängstigend, verstehen Sie?« »Ich würde mir an Ihrer Stelle keine Gedanken machen, Mr. Belmont. Ihre Frau hat ihre Sache großartig gemacht. Ehrlich gesagt hatte ich nie erwartet, dass das Experiment so vollständige und wertvolle Ergebnisse erbringen würde. Wir wissen jetzt genau, welche Korrekturen beim TN-Modell durchgeführt werden müssen, und das verdanken wir ausschließlich Ihrer Frau.« Wenn ich ehrlich sein soll, glaube ich, dass Ihre Frau eine Beförderung mehr verdient als Sie. Larry zuckte sichtbar zusammen. Solange es in der Familie bleibt, murmelte er wenig überzeugend und trat den Rückzug an. Dr. Susan Carrion blickte ihm nach. Das hat wehgetan, hoffentlich. Haben Sie Tonys Bericht gelesen, Bogart? Gründlich, erwiderte der Mathematiker. Ich glaube, wir müssen das TN3-Modell ändern. Ah, Sie denken also auch so, fragte die Psychologin scharf. Was haben Sie für Gründe? Bogart runzelte die Stirn. Liegt es nicht auf der Hand, dass wir keinen Roboter unter die Leute bringen dürfen, der sich in seine Hausherrin verliebt, wenn ich diesen Ausdruck einmal gebrauchen darf? Verliebt? Bogart, Sie enttäuschen mich. Verstehen Sie denn wirklich nicht? Dieser Tony muss dem obersten Gesetz eines Roboters gehorchen. Er dürfte nicht zulassen, dass seiner Herrin Schaden zugefügt wird. Und der drohte ihr durch ihr eigenes Unzulänglichkeitsgefühl. Er handelte ganz folgerichtig. Denn welche Frau könnte dem schmeichelhaften Kompliment widerstehen, dass sie fähig sei, in einer kalten, seelenlosen Maschine Leidenschaften zu erwecken? Und er zog an jenem Abend vorsätzlich die Vorhänge zurück, damit die anderen sie sehen und beneiden sollten, ohne Claire Bellmans Ehe irgendwie zu gefährden. Ich glaube, das war sehr klug von Tony. Denken Sie das wirklich? Was macht es schon aus, ob es ein Vorwand war oder nicht? Der Effekt bleibt derselbe. Lesen Sie den Bericht noch einmal. Sie hat ihn gemieden. Sie schrie, als er sie in die Arme nahm. Sie konnte in der letzten Nacht vor Hysterie kein Auge zutun. Das können wir nicht dulden. Bogart, Sie sind blind. Sie sind so blind, wie ich es war. Das Modell TN3 wird umgebaut werden müssen, aber nicht aus Ihrem Grund, ganz im Gegenteil. Seltsam, dass ich es anfänglich übersehen hatte, aber vielleicht liegt da bei mir selbst mangelndes Einfühlungsvermögen vor. Sie müssen begreifen, Bogart, eine Maschine kann sich nicht in einen Menschen verlieben. Aber, auch wenn es schauerlich und absurd klingt, eine Frau kann sich in eine Maschine verlieben.